Abschnitt 28 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 211. Wie bangt mein Geist, wenn er des Tags gedenket, wo Lauren ich verließ, in ernstem Sinnen, mit ihr mein Herz. Mein einziges Beginnen ist's nun, dass dahin sich mein Auge lenket. Bei schönen Frauen, das Antlitz sanft gesenket, stand sie und hieß der andern Reiz zerrinnen. Nicht froh, nicht trauervoll bei ihr beginnen, als fürchtend und vom andern nicht gekränket. Sie hatte jeden Schmuckes sich begeben, der Perlen, Bänder und der Blumenketten. Die Rede schwieg, das Lächeln war verschwunden. So ließ ich zweifelvoll mein teures Leben. Vor Ahndung, Träumen kann ich mich nicht retten. Gott geb es, dass sie mich umsonst verwunden. Ende von Abschnitt 28.